der Mühle, sie drehen sich im Wind, getreu und beständig, als wären sie lebendig. Die Flügel der Mühle bewegen sich blind, sie achten nicht auf Stand und Rang. Sie drehen sich für jeden, ob arm oder reich, ob gut oder böse, es ist ihnen gleich. So wie für uns alle die Jahre vergehen, wenn die Flügel der Mühle sich drehen. Auf das Leben und die Liebe! Nicht so laut, Liebe. Warum? Das kann ruhig jeder hören. Auf meine große Liebe. Küss mich. Sie ist außer Gefahr, Herr Graf. Gott sei Dank. Sie wird aber noch ein paar Tage im Bett bleiben müssen. Für eine Dreijährige ist so ein Fieber sehr kräftezehrend. Natürlich, natürlich. Hauptsache, es geht ihr wieder besser. Da ist noch etwas. Ja? Sie hat nach ihrer Mutter gefragt. Danke, Schwester. Die alten Balken knarren und rauschen im Wind, wenn immer wieder neu ihre Reise beginnt. Sie drehen sich unaufhaltsam und wir halten Schritt. Sie hören nicht auf im ewigen Lauf. Sie drehen sich und unsere Welt dreht sich mit. Claudine, wie schön, dich wiederzusehen. Guten Tag, Joseph. Du hast geheiratet, wie ich höre. Tja, ich bin jetzt eine ehrbare Frau. Siehst du, mit uns beiden wäre das auch nichts geworden. Ich hätte es trotzdem gerne versucht. Ach, ich bin mit dem Moulin verheiratet. Das macht mir Sorgen genug. Sorgen? Unsere Revuen sind veraltet. Kein Mensch will das mehr sehen. Weißt du, worauf wir jetzt setzen? Operetten. Das ist der neueste Trend. Und dein Star? Isabelle, wie soll ich sagen? So langsam blättert der Lack. Flügel der Mühle, sie gehen rundherum, in Sonne und Regen, dem Himmel entgegen. Kein Feuer verbrennt sie, kein Sturm wirft sie um, kein Herrscher kommt gegen sie an. Julie, aufwachen, mein Schatz. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wie wär's, wir gehen heute in den Zoo. Sie drehen sich für jeden, ob jung oder alt. Sie machen vor nichts und vor niemandem Halt. So wie für uns alle die Jahre vergehen, wenn die Flügel der Mühle sich drehen. Unentwegt, wie es der Wind sich legt, seit an Beginn, ewig weiterhin. Wo ist das Geld? Ach das, ich habe ein paar Malerfreunde ausgeführt. Mit meinem Geld? Du hast doch gesagt, es gehört uns beiden. Ja, aber zum Leben, nicht zum Feiern. Was ist denn los mit dir? Feiern ist Leben, das muss ich dir doch wohl nicht sagen. Man muss auch Prioritäten setzen. Och, hör ich da den Herrn Grafen sprechen? Ich dachte, so ein langweiliges Leben wollten wir nicht führen. Dann raff dich endlich auf und mal ein paar Bilder. Mir fehlt die Inspiration. Sie drehen sich konstant ohne Eifer und Zorn. Der Mühlstein zermalt irgendwann jedes Korn. So wie für uns alle die Jahre vergehen, wenn die Flügel der Mühle sich drehen. Wie für uns alle die Jahre vergehen, wenn die Flügel der Mühle sich drehen. Sich drehen.